Während die Vertreter des Volksbegehrens mit den Vertretern von Regierung und Industrie verhandelten, richteten sich die Besetzer und Besetzerinnen in den Lagern ein. Das Wetter schlug um. Es wurde winterlich kalt. Also, weißt du, wenn einmal Schnee liegt, jetzt am Anfang ist es natürlich kalt, das ist klar, ne? Und der Stroh ist nass, aber wenn es einmal anfängt zu frieren und die haben so Erdhäuser in den Boden reingegraben und wenn das einmal gefriert, dann isoliert das viel besser und dann ist uns viel wärmer. In den, also, wenn wir schlafen dann. Na, heute in der Früh war es etwas kühl, aber es ist gegangen, war nichts so besonders. Wir müssen gut zudecken, wir decken uns gut zu, dann friert es uns eigentlich nicht. Da wird mir psychisch nicht kalt, ganz im Gegenteil. Ich habe die große Wärme noch da. Ich glaube, da halten wir noch lange aus, wenn möglichst viele Leute herkommen. Zeitweise unterband die Gendarmerie die Zulieferung von Proviant an die Besetzerinnen. Autos, die Richtung Hainburg unterwegs waren, wurden nach Waffen durchsucht. Jedoch? Soviel ich weiß, ist nur ein verbotenes, also nach den Fernmeldebestimmungen nicht zugelassenes Funkgerät gefunden worden. Von Waffen ist mir nichts berichtet worden. So der niederösterreichische Sicherheitsdirektor Schüller. Die Besetzerinnen erklärten immer wieder, dass ihr Widerstand gewaltfrei sei. Wir werden alles tun, alles im Sinne des zivilen Ungehorsams und des passiven Widerstandes, um diese auch zu beschützen und zu retten. Mit allerhand Verdächtigungen wollten die Kraftwerksbefürworter die Gewaltfreiheit der Besetzer und Besetzerinnen in Zweifel ziehen. Innenminister Blecher. Wir haben natürlich die einen Teil der Anarcho-Szene, die aus Wien bekannt ist, jetzt auch schon in diesem sogenannten A-Einsatz. Und wir haben natürlich auch schon unten Vertreter rechtsextremistischer Gruppierungen. Die Geldquellen, die es geben muss, sind zum Teil im Dunkel und nur zum Teil bekannt. Und auf die Frage, warum man denn nicht eine Volksabstimmung mache, wie bei Zwentendorf 6 Jahre zuvor, sprach Blecher dem Volk die Fähigkeit ab, sich zu informieren, abzuwägen und zu entscheiden. Hier gibt's Experten, die sagen, die Au ist zu retten durch das Kraftwerk. Sie sagen sogar, es wäre zwingend, wenn man es langfristig betrachtet. Auf der anderen Seite haben wir Experten, die sagen, nein, das ist nicht richtig. Und jetzt soll das Volk entscheiden, welchen Experten es mehr trauen kann, den X, den Y, den Steiner oder den König. Als die Verhandlungen kein Ergebnis bringen und die Frist für den Rodungsstopp abläuft, ist den Besetzern und Besetzerinnen klar, dass es nun bald zu entscheidenden Auseinandersetzungen kommen wird. Wir würden uns auf jeden Fall ganz passiv verhalten und uns auch im Notfall schlagen lassen. Wir werden auf jeden Fall keine Gegenwehr leisten. Und wir haben so eine Art Konferenz im Lager gehabt und da hat sich der allergrößte Teil dafür ausgesprochen, dass wir uns niedersitzen und wenn die uns schlagen wollen oder aus dem Lager vertreiben wollen, dass wir ganz uns passiv verhalten. Die einzige Forderung, die gestellt worden ist von ziemlich allen, dass so viel wie möglich Rettungsauto bereits vorher in die Au gebracht werden. Doch vertreiben würde man sich nicht lassen. Die können im besten Fall versuchen, die Leute ein Stück hinauszutragen und die Leute würden aber dann immer wieder zurück in die Au gehen. Dazu der Bundeskanzler. Ja, zuerst einmal möchte ich noch sagen, dass sich ganz eindeutig am Montag herausgestellt hat, dass es sich nicht um einen gewaltfreien Widerstand handelt, sondern dass ganz einfach Widerstand geleistet wurde. Noch dazu ist ein Kinderkreuzzug veranstaltet worden. Ich lese hier, Frauen und Kinder verhindern die Rodung in der Au. Das ist doch eigentlich unerhört. Und das kann natürlich auf die Dauer nicht hingenommen werden. Und ich kann nur alle beschwören, dass mit solchen Methoden nicht vorgegangen wird. Das ist nicht nur gesetzwidrig, diese Besetzung der Au, sondern das ist wirklich von den Drahtziehern her militärisch vorbereitet. In der Morgendämmerung des 19. Dezember umstellten Gendarmen die Lage der Au-Schützer und Schützerinnen. Meine Herrschaften, Sie machen sich strafbar. Ihre friedliche Demonstration ist damit zu Ende. Sie können schwer Ihre Gewaltfreiheit beweisen, wenn Sie uns einen derartigen Widerstand leisten. Eine Alarmabteilung der Polizei, die aus Wien angerückt war, mit Stahlhelmen und Gummiknüppeln ausgerüstet, regelte ein Feld von der Größe eines Fußballfeldes ab. Baumaschinen fuhren ein, die Motorsägen begannen zu heulen und mit der Rodung dieses Feldes wurde begonnen. Demonstranten und Demonstrantinnen, die versuchten, aus den Lagern zu entkommen oder gegen den Absperrring anzurennen, wurden niedergeknüppelt und mit Hunden gejagt. Günter Nenning berichtete: Frauen und Kinder wurden geschlagen, junge Bürger, die die rot-weiß-rote Fahne trugen, denen wurde sie entrissen, um den Hals gewickelt und am Hals wurden sie herausgeschleift aus dem Wald. Die Brutalität dieses Einsatzes sei jedoch ein Beweis für die Stärke der Bewegung. Ich nehme an, dass dieses Land da genau zuschaut und zuhört, um die größte Naturvernichtungsaktion der österreichischen Geschichte durchzusetzen. 1,2 Millionen Bäume zu roden braucht man, und da steckt auch sehr viel Positives drin. Eine Bürgerkriegsarmee. Als die Details über den Einsatz von Polizei und Gendarmerie über die Medien bekannt wurden, war die Empörung im ganzen Land überwältigend. Wir demonstrieren heute hier. Noch am selben Abend demonstrierten in Wien geschätzte 40.000 Menschen gegen den Kraftwerksbau und gegen die Methoden, mit denen er durchgesetzt werden sollte. Am 21. Dezember verkündete Bundeskanzler Sinowatz: Ich habe mich nach sorgfältiger Überlegung entschlossen, in der Auseinandersetzung um Hainburg einen Weihnachtsfrieden und eine Arbeitsruhe über den Jahreswechsel hinaus vorzuschlagen. Der Sinn einer Nachdenkphase liegt offensichtlich darin, dass man einige Tage nachdenkt und einen Weg sucht. Und daher kann nicht vorher schon gesagt werden, was das Ergebnis des Nachdenkens sein wird. Im Jänner entschied dann der Verfassungsgerichtshof, dass eine von den Kraftwerksgegnern eingebrachte Beschwerde gegen den Wasserrechtsbescheid aufschiebende Wirkung habe. Damit war an den geplanten Termin für den Baubeginn nicht mehr zu denken. Die Regierung setzte eine Ökologiekommission ein, die sich letztlich gegen den Standort Hainburg aussprach. Bittbriefe und Unterschriftenaktionen, wissenschaftliche Untersuchungen, juristische Gutachten, eine Pressekampagne, spektakuläre Veranstaltungen mit Prominenten, ein Volksbegehren, Informationsstände in Stadt und Land, gerichtliche Anzeigen und Klagen, Demonstrationsmärsche und eine standhafte, gewaltlose Besetzungsaktion durch viele junge und alte Menschen aus ganz Österreich. All das musste zusammenwirken, um eine gewaltige, nicht wieder gutzumachende Naturzerstörung zu verhindern.